Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer ungetrübt. Der vergessene Beamte von Manuel Schalkhammer. Gelesen von eben jenem. Kapitel 6. Das Ansuchen des Herrn Hannebald. Der Parteienverkehr, dachte Herr S., ja, das waren noch Zeiten. Er versuchte sich angestrengt daran zu erinnern, wer denn, abgesehen von seiner Person, zuletzt dieses, sein persönliches Bürozimmer betreten haben mochte, konnte sich aber beim besten Willen einfach nicht daran erinnern. Nun gut, es ist nicht zu erwarten, dass er sich tatsächlich an das Gesicht jeder einzelnen kleinen Partei erinnern könne, die ihn jemals aufgesucht hatte, aber er hätte sich doch wenigstens an die 5 letzten erinnern müssen. Wenigstens an die letzten 5. Nicht an jede einzige, aber doch wenigstens an diese Parteien hätte er sich doch erinnern müssen. Sein Blick schweifte nachdenklich über die schräg abfallende Zimmerdecke und blieb an ein paar dunklen Stellen hängen. Herr S. zog die Augenbrauen noch etwas fester zusammen, so dass sich seine hohe Stirn bis zum bereits weit zurückgegangenen Haaransatz in Falten legte. Was mochte das sein? War etwa ein Dachziegel gebrochen und mit den Jahren undicht geworden? Diese Frage hatte sich Herr S. bereits des Öfteren gestellt, konnte sich aber auch darauf nie einen rechten Reim machen. Gedanklich rückte er bereits sein Schreibpult in Position, um sich darauf stellen zu können und die verdächtigen Flecken näher zu untersuchen. Das war selbstverständlich nur ein Gedankenspiel, denn obgleich Herr S. nicht der korpulenteste der Beamtenschaft war, täte das fragile Pult zweifelsohne auch unter seinem Gewicht elendlich zusammenbrechen. Abgesehen davon bestände auch noch die, wenn auch unwahrscheinliche, aber doch vorhandene Möglichkeit eines unangekündigten Besuchers. Jemand, der sich nur ganz zufällig in die letzte Etage dieses alten 4-stöckigen Bürogebäudes verirrt haben mochte und gerade jetzt um Rat fragen wollte, wo denn dieses und jenes eigentlich zu finden sei. Das würde ihm gerade noch recht kommen. Er, der das Amt innehabende, auf dem verschobenen Schreibtisch quasi in flagranti ertappt von einer gemein durch die Türe hereinstürzenden Partei. Wie ein Lauffeuer täte sich diese Meldung verbreiten, keine Frage. Er wäre die Lachnummer des ganzen Büros und daraufhin gäbe es dann auch noch eine Verwarnung des Rates, gefolgt von einer mehrstündigen Nachschulung der Sicherheitsvorschriften. Ja, dachte Herr S., solche Situationen waren schon vorgekommen in seiner langjährigen Laufbahn als Staatsdiener und gar nicht einmal so selten, wie man jetzt vielleicht annehmen mochte. 3 Wochen waren es erst her. Er wusste es auf den Tag genau. Es war nämlich ein Montag. Er überprüfte gerade die Zahlen aus den Steuerabschreibungen des Jahres 2003-2004 des Unternehmens Simperath & Co. Da klopfte es plötzlich 3-mal an der Türe. 2-mal schnell und ein 3. Mal kurz und eher zögerlich. Herr S., zur damaligen Zeit etwas verdutzt ob des Geklopfes, reagierte nicht augenblicklich darauf. Er beobachtete von dem Akt aufsehend über die Brille hinweg lediglich eine Zeit lang die abgegriffene weiße Bürotüre und zupfte sich aus Gewohnheit an seinem linken Ohrläppchen. Wie er es in solchen Situationen der Nervosität und Gereiztheit stets zu tun pflegte. Einmal, als er dies sogar bemerkt hatte, schlug er sich daraufhin selbst rasch die Hand herunter, um am Abend desselben Tages die Länge seiner Ohrläppchen penibel genau zu überprüfen. Er war tatsächlich zum Schluss gekommen, speziell das linke Ohrläppchen wäre seit jener Zeit wieder etwas länger geworden. Die meiste Zeit aber, wenn er es tat, wie es solche ungewollten Angewohnheiten so an sich haben, merkte er es lediglich nicht. Die Angst der verlängerten Ohrläppchen kam nicht von ungefähr. Ein sehr frühes Erlebnis aus seiner Kindheit habe ihn über die Jahre hinweg auf dieses Thema sensibilisiert, bei dem frühere Schulkollegen es sich erlaubt hatten, ihm alte, hölzerne Kluppen an seine Ohren zu heften. Er musste die Kluppen auf ihr Geheiß eine ganze Stunde lang oben lassen. Ansonsten, hieß es damals, würden sie nach der Schule nämlich ordentlich verhauen. Zu dem Zeitpunkt hatten sie gerade Sportstunde im Freien. Der Wind blies etwas und es ging schon auf den Winter zu, weshalb die Schüler dazu angehalten worden waren, Hauben zu tragen. Niemand bemerkte somit etwas. Selbst der Lehrer glaubte, als er die feuchten Augen des kleinen Schüler S bemerkte, dass es wohl vom giftigen Wind kommen müsse. Und es ganz natürlich sei, wenn einem dabei etwas die Augen nässten. Auch heute hatte Herr S noch mitunter das unweigerliche Bedürfnis, sich an die Ohrläppchen zu fassen, wenn er sich zu stiller Stunde an jenen Tag zurückerinnerte. Geklopft hatte übrigens ein schmächtiger junger Mann in den 30ern, der sich beim Eintreten in das kleine Büro höflich grüßend als Hannebald vorstellte und danach etwas unsicher verkündete, dass er zu einem gewissen Herrn Raimund Schulze gerufen ward, der, wie man ihm geheißen hatte, hier anzutreffen sei. Herr S. beäugte den Eindringling mit zusammengekniffenen Augen, ohne dass er auch nur daran dachte, sich von seinem Platz hinter dem Schreibpult zu erheben. »Wer sind Sie?« fragte Herr S. misstrauisch. »Das sagte ich Ihnen doch bereits, werter Herr. Man ruft mich Hannebald, werter Herr. Sigmund Hannebald, Sohn des Siegfried Hannebald, seines Zeichens Abteilungsleiter des Büros für städtisches Begrünungs- und Bewässerungswesen.« antwortete der Eindringling. »Stadtbegrünung, wie kommen Sie dazu? Was wollen Sie? Warum stören Sie? Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin?« reagierte Herr S. gereizt, lenkte seine Hand gerade noch rechtzeitig an seinem linken Ohr vorbei, um sich stattdessen etwas am Hinterkopf zu kratzen. »Sie verstehen nicht, werter Herr. Ich bin der Sohn des Abteilungsleiters und komme zu Ihnen, um den neuen Bescheid für die Bewässerungserlaubnis des Granschen Gartens abzuholen.« »Hat man Ihnen denn nicht Bescheid gegeben?« »Bescheid? Bescheid? Niemand gibt mir je Bescheid. Die Leute kommen immer, wann sie wollen und wie sie wollen, um einen Bescheid zu bekommen. Ich aber, ich bekomme nie Bescheid. Sie klopfen ja teilweise nicht einmal ordentlich an die Türe, bevor sie eintreten.« »Gut, Sie haben geklopft, Hannebald, aber angemeldet sind Sie trotzdem nicht. Wie stellen Sie sich das jetzt vor, dass ich jetzt Ihretwegen oder Ihres Vorgesetzten wegen meine Arbeit hier einfach unterbreche? Ha? Wie können Sie sich nur anmaßen, über meine Zeit so ohne weiteres verfügen zu dürfen, Herr Hannebald?« fragte Herr S. aufgebracht, wobei er die Vokale des Namens absichtlich sehr stark betonte. »Wissen Sie denn nicht, dass diese wichtigen Durchdrucke hier vor mir ohne Aufschub Korrektur gelesen werden müssen? Sehen Sie mich nicht so kläglich an, Sie. Es gibt schließlich so etwas wie Abgabetermine und Kausalitätsketten. Verstehen Sie nicht? Sehen Sie, wie spät es Ihretwegen schon geworden ist?« schrie Herr S. wütend, während er auf die quietschende Uhr deutete. »Gehen Sie! Machen Sie beim Sekretariat einen Termin aus, wie es sich gehört, und ich werde sehen, was sich machen lässt. Vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Wochen bereits auch schon wieder.« sagte Herr S. abwinkend, während er sich die Brille abnahm und sich mit den Fingern über die müden, blutunterlaufenen Augen strich. Ende des 6. Kapitels. Gelesen von Manuel Schalkhammer.